Deutschlandfunk. Interview. 65 Unionsabgeordnete haben Kanzlerin Merkel die Gefolgschaft verweigert, als der Bundestag in seiner Sommersondersitzung zugestimmt hat, den Weg für Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket für Griechenland freizumachen. Die übrigen hat Merkel auch mit dem Versprechen überzeugt, dass es ein solches drittes Hilfsprogramm nur geben wird, wenn der IWF sich auch daran beteiligt. Doch der steigt, so heißt das jetzt, zumindest aus der ersten Runde der Griechenland-Rettung aus. Begründung: die Schulden des Landes seien viel zu hoch und die von den Griechen verlangten Reformen würden nicht umgesetzt. Eckhard Rehberg ist der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Rehberg. Schönen guten Morgen. Herr Rehberg, beruhigt Sie das, dass der IWF da jetzt erst einmal nicht mehr wieder mitmachen will und nur wieder weiter mitmachen will, wenn die Eurogruppe Athen bei den Schulden noch weiter entgegenkommt als bisher verabredet? Oder gehören Sie zu denen, die sich mittlerweile über überhaupt nichts mehr wundern? Also ich wundere mich eher über Dinge nicht mehr, die in Athen passieren. Der IWF hat immer deutlich gemacht, dass Schuldentragfähigkeit für ihn ein wesentliches Moment ist. Aber wir müssen ja auch wissen, dass wir in einem laufenden IWF-Programm sind, das bis zum März 2016 läuft. Es ist ja wieder aufgelegt, nachdem Athen an den IWF seine ausstehenden Schulden gezahlt hat. Und man befindet sich jetzt ja erst am Beginn der Verhandlungen zu einem dritten Hilfsprogramm im Rahmen des ESM-Vertrages. Insoweit, glaube ich, muss man da auch nicht jede Äußerung des IWF so ernst nehmen, was den Augenblick betrifft. Ich finde gut, dass der IWF Druck macht auf die griechische Regierung. Und Sie sagten in Ihrer Frage auch zu Recht, dass Zweifel da sind, ob die Griechen willens und in der Lage sind, das dritte Hilfsprogramm, so wie es ja schon in der Mandatierung im Groben vereinbart worden ist, auch umzusetzen. Der IWF macht aber ja nicht nur Druck auf die griechische Regierung, der macht ja auch vor allem Druck auf die Eurozone. Also Presseberichten zufolge hat die IWF-Chefin klipp und klar gesagt, ohne einen Schuldenschnitt der Euro-Länder mache der IWF nicht mehr mit bei einem dritten Hilfspaket. Also auch Frau Lagarde muss wissen, und das hat der Eurogipfel auch Anfang Juli erklärt, ein nominaler Schuldenschnitt ist nicht möglich nach den europäischen Verträgen. Wenn denn, und auch das ist in der Eurogipfelerklärung und war auch Bestandteil des Antrages der Bundesregierung, über den wir abgestimmt haben, geht es darum, nachdem ein Programm ausgehandelt ist, nachdem erste Schritte wirklich umgesetzt worden sind, hier geht es nicht nur um Rente, um Mehrwertsteuer, also hier geht es wirklich um strukturelle Änderungen in der griechischen Verwaltung, in der griechischen Administration. Also Frau Lagarde, muss man deutlich sagen, einen Schuldenschnitt werden die Euro-Länder nicht mitmachen können, weil es rechtlich nicht geht. Das heißt, wenn Frau Lagarde, wenn der IWF auf diesen Schuldenschnitt weiter bestehen würde, dann platzen die Verhandlungen. Jetzt muss man auch wieder dem IWF sagen, dass ja bis zum Jahr 2020, 2022 keine Tilgungen für Griechenland anstehen, die Zinsen weitgehend ausgesetzt oder herabgesetzt worden sind. Das wissen die IWF-Experten ja wahrscheinlich. Ja, gut, jetzt macht der IWF natürlich in seinem eigenen Interesse auch Druck, weil der IWF ist ja nur für sein Geld in Haftung. Ansonsten für die gut 80 Milliarden wären ja die Eurozone, die ESM-Länder in der Haftung drinne. Also ich würde hier auch mal ganz ruhig bleiben. Ich interpretiere die Äußerungen des IWF nicht so, dass sie sich zurückziehen werden wollen. Klar ist natürlich, dass der IWF als Weltverbund natürlich auch Verantwortung gegenüber den anderen Kontinenten hat und in Griechenland ein hohes Risiko eingegangen ist und dieses Risiko minimieren will. Also wenn ich Sie recht verstehe, Sie gehen davon aus, das ist jetzt Verhandlungspoker, was der IWF macht, und die werden schon nachgeben. Ich würde sagen, jetzt muss man sich erstmal, das ist ja mittlerweile eine Quadriga aus EZB, EU-Kommission, IWF und dem ESM, dass man mit den Griechen sich jetzt hinsetzt, verhandelt und danach, nach diesen Verhandlungen, wird man sehen, wie ist die Schuldentragfähigkeit Griechenlands gegeben, auch in den entsprechenden Zeitabschnitten. Und erst nach diesen Verhandlungen wird man letztendlich sehen, wie es um das Thema Schuldentragfähigkeit bestellt ist. Ist es da jetzt nicht ganz schwierig zu verhandeln, wenn man sozusagen in der Schwebe ist, wenn man gar nicht weiß, wie macht der IWF da mit? Weil das sind ja auch Gelder, die da irgendwo mit eingeplant werden müssten. Bei den 80 Milliarden sind IWF-Gelder nicht mit eingeplant bisher. Auch das ist ein Ergebnis der Verhandlungen. Das Wesentliche ist, glaube ich, dass sich die vier Institutionen bezeichnen, die den Griechen klar machen, dass schnell verhandelt werden muss, dass nachhaltig verhandelt werden muss und dass auch seriös verhandelt werden muss und dass das auch umgesetzt werden muss. Was in Griechenland in den nächsten Wochen passiert, Parteikongress von Syriza, ob Neuwahlen ins Haus stehen, das macht die Sache ja nicht einfacher. Mit seriös geben Sie mir fast ja schon das Stichwort, Herr Rehberg. Also Voraussetzungen für weitere Hilfe ist ja, dass die Griechen 50 Milliarden auftreiben sollen mit Privatisierungen. Das sagen jetzt die IWF-Experten und nicht nur die. Das sei nie und nimmer möglich. Weiß der Bundestag da das besser? Glauben Sie noch an diese 50 Milliarden tatsächlich? Also die Idee des Trojanfonds ist ja nicht neu. Die hat in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt. Und ich denke, man sollte bei dem Thema Treuhandfonds, Privatisierung erstmal wirklich anfangen und dann wird man das Ergebnis sehen. Ich gestehe zu, dass 50 Milliarden ambitioniert sind. Ja, angefangen hat man ja schon. Also bei diesen 50 Milliarden, da war ja zum Beispiel die Privatisierung der griechischen Bahn mit einberechnet. Jetzt gibt es ein Angebot, so lesen wir, der Österreicher, die Bahn zu übernehmen. Aber nur, wenn man sie umsonst bekommt, weil sie so marode sein soll. Also macht man sich da nicht irgendwie völlig unglaubwürdig, wenn man trotzdem an diesen 50 Milliarden festhält? Wenn ich ein Angebot unterbreite, Herr Sagatta, dann versuche ich erstmal den Preis zu drücken. Und deswegen wäre ich da auch erstmal immer ein bisschen gelassen. Aber Preis drücken und sagen, man zahlt gar nichts. Da liegen ja Welten dazwischen. Ja gut, man muss jetzt, glaube ich, nicht alles ernst nehmen, was dann in der Öffentlichkeit debattiert wird. Ich finde es erstmal richtig, dass das Thema Privatisierung und Treuhandfonds in Verbindung gebracht worden ist und dass hier auch die Institutionen mit einer Hand drauf haben und dass die Griechen das nicht alleine machen. Und wenn jetzt die Summen da so niedrig sind und die meisten Finanzexperten sagen, das kann nie und nimmer hinhauen, dann sagen Sie, ich gehöre einer christlichen Partei an und glaube an ein Wunder. Ich glaube generell an Wunder. Bei den Griechen überzeugen mich nur Tatsachen in der Endkonsequenz. Tatsachen, wann rechnen Sie mit einem vierten Hilfspaket? Ich hoffe erstmal, dass wir schnellstmöglich bei dem dritten Paket zu einem vernünftigen Abschluss kommen. Und über weitere Dinge sollten wir erst dann reden, wenn wir das, ich sag's mal so, ein bisschen salopp im Sack haben, was aktuell auf dem Tisch liegt. Und wenn man das, was man von den Verhandlungen hört und auch das, was die griechische Regierung wieder von sich gibt und mit ihren Schwierigkeiten offenbar macht, glauben Sie, dass diese Verhandlungen zum erfolgreichen Abschluss führen werden? Ich hoffe es im Sinne der Griechen. Ansonsten sind wir in der gleichen Situation wie Ende Juli, Anfang Juli. Die Leidtragenden der Politik der Links-Rechts-Populisten in Athen, das sind die griechischen Bürgerinnen und Bürger. Eckhard Rehberg war das, der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Herr Rehberg, vielen Dank für das Gespräch. Schönen guten Morgen, danke.